bleiben, trocken bleiben und trocken bleiben, locker bleiben. Ruhig etwas betroffen sein. Fließen, schreiben, nichts verschweigen und nichts verschweigen. Fließen, schreiben, dabei nicht besoffen sein. Trunkene Jahre, trunkene Ware, trunkene Jahre, funkelnde Ware. Wie Glitzerperlen auf einer Insel. Zurückgelassen, nicht zu fassen und nicht zu fassen. Zurückgelassen, kein Grund noch lang zu winseln. Ich bleibe nicht hier, nicht für euch. Ich kehr nicht mehr um. Keine Frage, der Horizont bleibt blau und doch das Ziel. Weiter warten, gleichmäßig atmen, weiter warten. Geraucht hab ich wohl auch zu viel. Trauer dir nicht, erlaub dir nicht, so wertvolles Mal schnell zu wollen. Grabenkämpfe, Wadenkrämpfe, der Weg ist steil, der Lohn ist Gold. Dass da oben gut versteckt von nix als Zeit all die tollen Dinge warten, die man mir so oft beschreibt. Die Luft wird dünn, ich spür den Sinn. Oder ist das nur die Gier?